Ich merke schon, ihr habt Ambitionen zu tanzen. Kommt jetzt ein bisschen was langsameres, skyigeres. Kommt da ruhig nach vorne kommen. Weil wir beißen nicht. Oh ja, alle schön den Arm nehmen. Es kommt ein Lied über mich. Der Traumtyp. Mit Choreografie. Traumtyp, Richter, Traumtyp.